بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله على بام مسجد سجن الله زيجن هالجن هات سكايت من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ich bezeuge dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist wenn Allah recht leitet er ist auf dem richtigen Weg und wenn Allah in die Irre führt für den wirst du niemals jemanden finden können, der ihn wieder auf den richtigen Weg leitet. Die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs. Die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung. Und jede Erfindung führt zur Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch vor der Hölle bewahren. Und inshallah ist das einer der Gründe, warum wir uns heute hier versammelt haben. Zum letzten Unterricht, eine kurze Wiederholung. Wir haben angefangen, über die verschiedenen Wassersorten zu sprechen und haben gesagt, dass die meisten Gelehrten, oder Allah subhanahu wa ta'ala für ihn allen seine Barmherzigkeit herabsenden, haben die Wassersorten in verschiedene Arten geteilt. Einmal in Tahur, einmal in Tahir und einmal in Najis. Und wir fangen deswegen mit dem Wasser an, weil das grundsätzlich das Reinigungsmittel ist, das ein Muslim verwendet, sowohl für die Najasa, für die Unreinheiten, als auch für die Unreinheiten im übertragenen Sinne Al-Hadath. Und wir haben beim letzten Mal die Definition uns angeschaut von Tahur und haben gesagt, Tahur ist dasjenige Wasser, das an sich rein ist und das anderes reinigen kann. Dann haben wir gesagt, im Gegensatz dazu gibt es ein Najis, das ist dasjenige Wasser, das an sich gesetzlich gesehen unrein ist. Und wir haben erklärt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was gesetzlich der Fall ist und dem, was vielleicht üblich ist. Das heißt, in üblicher Weise kann etwas als ungesetzlich, als unrein gesehen werden, was allerdings nicht unrein ist in Bezug auf unsere Religion. Das ist so in Bezug auf das Wort Najasa. Davon, wo ist dieses Geräusch? Von draußen? Okay, Mensch. Warte mal. Insofern gibt es noch eine dritte Kategorie. Das ist die Kategorie von Tahir. Und Tahir bedeutet, dass es an sich rein ist, allerdings anderes nicht reinigend ist. Das war der erste Einstieg beim letzten Mal, wobei wir natürlich noch nicht über Najis gesprochen haben, sondern wir haben nur gesprochen über Tahur. Wir waren nur bei Tahur bis jetzt, die ganze Zeit. Und dann haben wir gesagt, dass manches Wasser Tahur ist und gleichzeitig Makruh ist. Und manches Wasser Tahur ist und vermeintlich Makruh ist. Das heißt also, es ist doch nicht Makruh, obwohl man dachte, dass es Makruh wäre. Ja? Und das war beim letzten Mal, das waren diese zwei Stellen, bei denen wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Und jetzt kämen wir wieder zu einer Kategorie von Tahur Wasser, das Makruh ist. Okay? Nur, was ist jetzt der Unterschied? Beim ersten Mal war es Makruh. Doch wodurch war es Makruh? Wir haben dazu ein paar Beispiele uns angeschaut. Und zwar Makruh war es, weil es zum Beispiel mit etwas vermischt worden war, das Tahir ist, aber diese Vermischung war keine Art Vermischung, sodass diese Substanz Oberhand gewonnen hat. Richtig? Und deswegen nennt man das, war das eine Karahia Haqiqiyya. Das heißt also, es war es war Makruh Wasser, weil dieses Wasser tatsächlich, das heißt Haqiqa, das heißt, weil es tatsächlich leicht verändert worden ist. Danach haben wir uns Wasser angeschaut, das tatsächlich leicht verändert worden ist, aber doch nicht Makruh ist. Noch zur Erinnerung. Und heute werden wir uns wieder Wasser anschauen, das Makruh ist. Allerdings nicht, weil es tatsächlich verändert worden ist, sondern religiös gesehen verändert worden ist. Und deswegen ist das nicht irgendwie eine eine Unordnung, dass wir über Makruh sprechen und dann über vermeintlich Makruh und dann wieder über Makruh, sondern die ersten zwei Fälle waren von Wasser, das sich tatsächlich leicht verändert hat. Aber jetzt geht es um Wasser, das sich nicht verändert hat, nicht nachweisbar verändert hat und trotzdem ist es Makruh aus bestimmten religiösen Gründen. Und das sind das ist der nächste Satz, den wir uns hier anschauen. Und zwar ist es im Deutschen, wird es für eine Tahara verwendet, welche Mustahab ist, wie für die Erneuerung des Wudu, den Ghusl am Freitag, einem zweiten oder dritten Waschdurchgang, ist es Makruh. Okay. Oder musst bitte drauf schauen, weil sonst merke ich das. So, das haben wir gesagt, hier geht es um eine Karahia. Karahia, haben wir gesagt, kommt vom Wort Kariha im Arabischen. Kariha heißt verabscheuen, hassen. Das heißt, es ist verabscheut, dass man diese Sache macht. Das ist mit Makruh gemeint. Allerdings ist es nicht Haram, sondern es ist eine Zwischenstufe zwischen Mubah, zwischen Erlaubtem und zwischen Haram. Nur, auch diese Art von Makruh, oder Karahia auf Arabisch, haben wir gesagt, ist entweder Haqiqa oder Hukman. Das heißt, entweder es ist Makruh, weil es sich auf eine wirkliche Veränderung bezieht, oder es ist Makruh, weil es sich auf eine Veränderung aus religiöser Sicht bezieht, wie in dem Beispiel, die der Imam gerade eben erwähnt hat. Also, wird es für eine Tahara verwendet, welche Mustahab ist, wie für die Erneuerung des Wudu, den Ghusl am Freitag, einem zweiten oder dritten Waschdurchgang, ist es Makruh. Wird es, natürlich damit das Wasser gemeint, das Tahur-Wasser gemeint, für eine Tahara verwendet. Eine Tahara ist eine Art gesetzlicher Reinigung. Egal, ob es jetzt hier um Wudu geht oder ob es um Ghusl geht. Welche Mustahab ist? Was heißt Mustahab? Mustahab kommt vom arabischen Wort Hub. Und Hub ist die Liebe. Und Mustahab ist etwas, was man gerne hat. Und gemeint ist natürlich etwas, was der Gesetzgeber gerne hat. Aber es ist das Gleiche, nach einigen Gelehrten, das Gleiche wie Sunnah, per Definition. Sunnah, was bedeutet Sunnah? Sunnah bedeutet eine Tat, die, wenn man sie tut, da wird man dafür belohnt. Und wenn man sie unterlässt, dann wird man dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Und Mustahab ist bei den meisten Gelehrten das Gleiche wie bei Sunnah. Und andere machen einen Unterschied, manche Usul-Gelehrten machen einen Unterschied und sagen, Mustahab ist das, wofür es keinen expliziten Beweis gibt. Und bei Sunnah, da gibt es einen eindeutigen Beweis. Wie dem auch sei, er sagt, verwendet man dieses Tahur-Wasser für eine Reinigung, egal, für eine gesetzliche Reinigung, auf Arabisch Tahara, welche Mustahab ist, das heißt, sie ist nicht verpflichtend, sie ist keine Wajib gesetzliche, sie ist keine Wajib Reinigung. Beispiel dafür sagt er, wie für die Erneuerung des Wudu. Eine Person, die bereits Wudu hat und sie vollzieht den Wudu ein zweites Mal, ist diese zweite Gebetswaschung, ist diese zweite Gebetswaschung verpflichtend für sie? Nein. Beispiel, eine Person, sie hat ihr Dhuhr-Gebet verrichtet und nach dem Dhuhr-Gebet hat sie nichts gemacht, wodurch ihre gesetzliche Reinigung, ihre Tahara, ungültig wird. Und mittlerweile ist dann die Asr-Zeit schon eingetroffen. Darf diese Person mit dem Wudu vom Dhuhr-Gebet ein Asr-Gebet verrichten? Die Antwort lautet ja, das darf diese Person machen. Und deswegen ist dieser zweite Wudu, den man macht vor dem Asr-Gebet dann, war ein freiwilliger Wudu, den man nicht unbedingt hätte machen müssen, ist allerdings eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen also, wenn man Tahur-Wasser verwendet, zum Beispiel für den Wudu, aber wenn es ein Wudu ist, der Mustahab ist, also kein Pflicht-Wudu, dann lautet der Satz am Ende, ist dieses Wasser zu verwenden Makruh. Das ist der Satz, wie er zu verstehen ist. Und das bedeutet, wir schlussfolgern umgekehrt, wenn Wasser verwendet worden ist, um dadurch eine Pflichtwaschung durchzuführen, dann ist das Wasser nicht mehr Tahur, sondern es ist Tahir geworden. Das ist die Bedeutung dieses Satzes. Und der Grund hierfür ist, wie wir sehen werden, im ungefähr übernächsten Abschnitt, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass man mit dem übrig gebliebenen Wasser einer Frau Wudu macht und dass man mit dem übrig gebliebenen und dass ein Mann mit dem übrig gebliebenen Wasser einer Frau Wudu macht und dass eine Frau mit dem übrig gebliebenen Wasser eines Mannes Wudu macht. Das ist die Grundlage für diesen Abschnitt und den übernächsten. Yani. Nur damit man eben versteht, warum der Imam rahimahullah ta'ala diese Sache hier gesagt hat. Also, die Gelehrten sind nämlich unterschiedlicher Meinung darüber, wenn man Tahur Wasser verwendet hat, um Wudu zu machen oder Ghusl zu machen, das danach übrig gebliebene Wasser, ist dieses Wasser immer noch Tahur oder ist es jetzt Tahir geworden? Ja? Und manche sagen sogar, es ist wie Najis. Und das ist die Grundlage. Und der Imam, rahimahullah ta'ala, hier ist der Meinung, dass dieses Wasser, nämlich wenn es für eine Pflichtwaschung benutzt worden ist, ist es nicht mehr Tahur. Es ist nicht mehr Tahur, hat also seine Eigenschaft. Aber diese Eigenschaft, diese veränderte Eigenschaft, ist diese Eigenschaft sichtbar? Ist sie messbar? Kann man sie riechen, schmecken oder sehen? Die Antwort lautet nein. Denn wenn das der Fall wäre, dann wäre das nicht diese Meinungsverschiedenheit, über die wir jetzt gerade sprechen. Sondern wenn diese Sache nicht sichtbar ist, nicht schmeckbar ist, nicht riechbar ist, dann handelt es sich um eine Veränderung im religiösen Sinne oder eine Veränderung im übertragenen Sinne. Auf Arabisch sagt man Hukman. Ja? Und deswegen sagte er, rahimahullah ta'ala, wenn wir dann das Wasser benutzen für eine freiwillige Waschung, dann können wir nicht dem das gleiche Urteil geben, wie Wasser, das wir verwendet haben, für eine Pflichtwaschung. Und deswegen ist das Wasser dementsprechend nicht Tahir, sondern es bleibt Tahur. Allerdings ist es Makruh, dass man es verwendet. Ja? Und warum Makruh in diesem Fall? Weil ursprünglich gesehen ist es natürlich Mubah, ist erlaubt. Und wenn es für eine Pflichtwaschung verwendet würde, so ist der Hadith, bezieht sich eindeutig auf unter anderem oder auf mindestens auf Pflichtwaschungen. Danach darf man das Wasser laut dem Hadith nicht mehr benutzen. Also ist diese freiwillige Waschung ein Zwischending und grundsätzlich nach manchen Usul-Gelehrten, wenn etwas schwankt zwischen verboten und erlaubt, dann geben sie eben dem Urteil Makruh. Kommen wir zurück zu den Beispielen. Also wird es für eine Tahara verwendet, welche Mustahab ist, wie für die Erneuerung des Wudu, den Ghusl am Freitag. Das ist das zweite Beispiel. Und an diesen drei Beispielen erkennen wir auch wieder, dass der Imam, rahimahullah ta'ala, die Beispiele sehr schön gewählt hat und auch geordnet hat. Das erste Beispiel mit der Erneuerung des oder die Beispiele an sich sind nicht alle von gleicher Art, denn die Erneuerung des Wudu ist eine Angelegenheit, über die es keinen Zweifel gibt, dass es eine freiwillige Sache ist. Ja? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tag der Befreiung von Mekka, am Tag der Eroberung von Mekka, hat er seine 5 Gebete alle verrichtet mit einem Waschdurchgang, also mit einem Wudu. Insofern wissen wir, dass diese Sache war früher war es so, dass man für jedes Gebet seine Waschung machen musste und seit diesem Tag spätestens wusste man, dass man auch mit einem Wudu mehrere Gebete verrichten darf. Das zweite Beispiel, das heißt, hier handelt es sich um eine gesetzliche Veränderung, eine Gesetzesänderung. Beim zweiten Beispiel, den Ghusl am Freitag, das ist eine kontroverse Angelegenheit unter den Gelehrten an sich. Und die dritte Angelegenheit, der zweite und dritte Waschdurchgang, ist eine kontroverse Angelegenheit ebenfalls. Ja, insofern gibt es manches davon, Entschuldigung, die zweite und die dritte Waschdurchgang ist eine freiwillige Waschung, insofern überhaupt keine Meinungsverschiedenheit. Insofern gibt es unterschiedliche Arten von Beispielen, die der Imam, rahimahullah ta'ala, hier verwendet hat, möge Allah mit ihm barmherzig sein. den Ghusl am Freitag gemeint ist, dass man speziell am Freitag, bevor man zum Salat al-Jum'ah geht, zum Freitagsgebet geht, dass man da diese Gebets, dass man diesen Ghusl, die Ganzwaschung durchführt. Und diese Ganzwaschung ist jetzt gemäß der Aussage des Imam eine freiwillige Ibadah oder eine verpflichtende Ibadah? Freiwillig. Freiwillig natürlich. Alhamdulillah, einer passt auf. Ist doch klar, er redet doch die ganze Zeit von freiwilligen Sachen. Er redet von Erneuerung des Wudu, dann sagt er die zweite und die dritte Waschdurchgang beim Wudu. So, und dann sagt er, den Ghusl am Freitag. Also würde es überhaupt gar nicht reinpassen, wenn plötzlich der Ghusl am Freitag wajib wäre. Deswegen vertritt hier der Imam, rahimahullah ta'ala, die Ansicht, dass der Ghusl am Freitag Sunnah sein muss, sonst, das ist ja auch die Ansicht der Mehrheit, weil sonst würde er nicht dieses Beispiel in diesem Satz erwähnen. Der Ghusl am Freitag, natürlich ist damit gemeint, wenn man nicht damit gleichzeitig zum Beispiel die Janabe entfernen würde, weil wenn man die Janabe gleichzeitig am Freitag entfernt oder an anderen Tagen, dann wäre das ja eine Pflichtwaschung. Deswegen sagt er speziell nur den Ghusl am Freitag. Und sagt er, und auch einem zweiten oder dritten Waschdurchgang. Denn wenn ich Wudu mache, so hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Körperteile meistens jeweils dreimal gewaschen. Bis auf das Streichen über den Kopf, da gibt es Ikhtilaf, und was auf, in Bezug auf die, das Streichen über die Socken oder Strümpfe. Da hat das dann nur einmal gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, grundsätzlich hat er seine Körperteile, die man wäscht, hat er dreimal gewaschen, weil alles andere wäscht man ja nicht, man wäscht ja nicht seinen Kopf. Und welche dieser drei Waschdurchgänge ist verpflichtend? Die Antwort lautet, der zweite und der dritte sind freiwillig und der erste ist verpflichtend. Ja? Weil durch den ersten hast du deine Pflicht erledigt, denn Allah azza wa jalla sagte, oh, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch und so weiter und so fort. Surat al-Ma'idah. Er beschreibt uns, wie man sich wäscht. Und wenn man das einmal gemacht hat, hat man die Pflicht umgesetzt. Also kann alles andere, was darauf aufgebaut ist, nur noch freiwillig sein. Also auch der zweite und der dritte Waschdurchgang ist freiwillig. Und wenn man Tahur-Wasser verwendet hat, theoretisches Beispiel, stellt euch mal vor, es ist, eine Person hat zwei Eimer Wasser und aus dem ersten Eimer Wasser schöpft sie stellt sich in eine Wanne rein und in der ersten Wanne macht er sein Wudu, wäscht sich einmal, beim ersten Mal komplett, und dann für das nächste Gebet, er wäscht sich aus einer anderen Wanne, dann wäre das zweite ein freiwilliger Wudu und das Wasser danach wäre makruh. Und nicht, also es bleibt Tahur, aber es ist Makruh. Man sollte es lieber nicht verwenden. Oder ein anderes Beispiel, um das dritte anzuwenden. Eine Person, sie wäscht sich vom Wasserhahn und die erste Waschung, das Wasser wird aufgefangen in einem Eimer und das zweite und die dritte Waschung wird jeweils in einem anderen Eimer aufgefangen. Dann wäre das erste gar nicht zu verwenden, wäre nicht erlaubt, es zu verwenden. Und das zweite wäre erlaubt zu verwenden, beziehungsweise Makruh. Also wäre Makruh, dass man es verwenden würde. Wallahu a'lam. Das bedeutet, dieser Satz, den wir uns gerade eben angeschaut haben, lese ihn noch einmal vor, dann müssen wir noch einmal verinnerlichen, wird es für eine Tahara verwendet, welche Mustahab ist, wie für die Erneuerung des Wudu, den Ghusl am Freitag, einem zweiten oder dritten Waschdurchgang, ist es Makruh. طيب. Dann kommen wir zum nächsten Satz. Dann sagt er, rahimahullah, hat es zwei Qulla erreicht, das heißt, es ist viel, ungefähr 500 irakische Rattel, und eine Najasa, andere als menschlicher Urin oder sein flüssiger Stuhl, hat sich damit vermischt, ohne es zu verändern. Oder es vermischt sich Urin oder Stuhl und es ist schwer, dies zu entfernen, wie die Wasserleitungen auf den Wegen nach Mekka, so ist es Tahur. Natürlich, wie gesagt, diese Texte haben wir gesagt, die sind immer komprimiert. Deswegen kann man natürlich die Texte nur verstehen, wenn man sie verinnerlicht, sie auch sich vorher durchliest und dann sozusagen Gedanken darüber macht. Und dann kommt man inshallah dann versteht man einiges und dann durch die Erklärung versteht man inshallah noch viel mehr, als man vorher verwendet hat. Vielleicht noch ein Satz zu dem vorher. Der zweite und der dritte Waschdurchgang, der ist eine Sunna. Und wenn man mehr macht als das, das ist verboten. Denn der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, dass wenn man mehr macht als dreimal, dann hat man etwas Übles gemacht und hat seine Grenzen überschritten und hat Unrecht getan. Insofern bei Ibadat muss man aufpassen, was überliefert worden ist, denn nicht alles, was man gemäß dem Verstand als gut bezeichnet, denn eine vierte Waschung ist doch normalerweise eine zusätzliche Reinigung. Nicht jede zusätzliche Waschung muss etwas Gutes sein. Denn gut ist immer das, wenn man es so macht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es vorgemacht hat. Und besser als den Propheten sallallahu alaihi wasallam kann man es nicht nachmachen. In dem nächsten Abschnitt, liebe Geschwister, geht es um ein anderes Thema jetzt. Und zwar, es geht wieder um Veränderung, allerdings in Abhängigkeit von der Wassermenge. Das heißt, nicht jede Veränderung ist relevant und auch nicht jede und es kommt auch auf die Menge des Wassers an in diesem nächsten Abschnitt. Deswegen sagt er, hat es zwei Qulla erreicht. Qulla ist einfach nur eine Maßeinheit, ein Hohlmaß, und dieses Hohlmaß haben manche Gelehrte geschätzt auf eine Vierteltonne Wasser. Also manche sagen 270, 250 wäre eine Viertel, also ein bisschen mehr als eine Vierteltonne Wasser. Aber es geht hier einfach darum, wenn es viel Wasser ist. Deswegen sagt er, das heißt, es ist viel. Ungefähr 500 irakische Rottel. Und das ist eine andere Maßeinheit, die, wenn wir sie nicht vor eigenen Augen sehen können, schlecht nachzuvollziehen ist. Aber ich habe gesagt, ungefähr eine Vierteltonne Wasser. Darum geht es. Hat es das Wasser also zwei Qulla erreicht, das heißt, es ist viel, ungefähr 500 irakische Rottel, und eine Najasa hat sich damit vermischt, ohne es zu verändern, so ist es Tahur. Das ist der Satz, wie wir ihn zu verstehen haben. Ich habe jetzt absichtlich einiges ausgelassen in dem Satz, weil sonst wird er schwieriger nachzuvollziehen. Also, in diesem Abschnitt geht es darum, machen wir einen Unterschied zwischen der Menge des Wassers, wenn darin etwas hineinfällt, was unrein ist oder nicht. Zunächst einmal, wie wir gerade verstanden haben, auch aus dem letzten Unterricht, jedes Wasser, das Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat vom Himmel und was aus den Wasserquellen kommt und was im Meer ist und was in den Teichen ist und was in den Flüssen ist, diese Arten von Wasser sind allgemein alle Tahur. Das heißt, sie sind reinigend und rein. Dieses Wasser kann sich verändern. Wenn es sich verändert, dann entweder wird es vollkommen unrein, also Najis, oder es wird nur leicht verändert und es ist zum Beispiel Tahir. Also es bleibt noch sauberes Wasser, gesetzlich reines Wasser. Allerdings kann man es dann nicht mehr verwenden, um zu reinigen. Das haben wir inshallah soweit verstanden. So. Jetzt ist aber die Frage in Bezug auf die Menge. Wenn wir viel Wasser haben, dann ist es logisch, dass wir nur das nachvollziehen können, dass Wasser sich verändert hat, wenn wir es riechen, schmecken oder die Farbe verändern sehen. Die Frage ist, wenn wir wenig Wasser haben, ist dann das Wasser auch erst Tahir oder Najis, sobald sich eine der Eigenschaften verändert hat auf die Art und Weise, wie wir schon längst besprochen haben. Denn wir haben gesagt, nicht jede Art von Veränderung macht aus dem Tahur Wasser gleich Tahir oder Najis Wasser. Aber kommt es auch auf die Menge an? Und die Antwort lautet, es gibt einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der darauf hinweist, und das ist die Grundlage dieses Abschnittes und mehrerer anderer Abschnitte später. Auch wenn es ist im letzten Kapitel dieses Bereiches über die Wasserarten um zweifelhaftes Wasser geht. Dort alles spielt uns immer eine Rolle. Der folgende Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er gesagt hat, wenn Wasser eben diese zwei Qulla erreicht, dann wird es nicht unrein. Ja? Und das ist die Grundlage dieses Hadiths. Insofern, durch diesen Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass wenn Wasser eine große Menge ist, wenn wir viel Wasser haben, dann wird es nicht unrein. Gemeint ist, nur weil man irgendetwas Kleines hineingeschmissen hat, Unreinheit, irgendeine Najis-Sache oder eine Tahir-Sache, dann ist es deswegen noch nicht unrein geworden. Das soll damit gemeint, das soll damit gesagt werden. Diese Menge an Wasser, stellt euch vor, man hat einen großen Kanister, in dem eben mehrere hundert Liter Wasser drin sind, und es kommt jemand und schmeißt etwas hinein, was Najis ist. Wie zum Beispiel, einfachstes Beispiel, Urin. Okay? Dieser Tropfen, der dort hineingeschmissen wird, macht das Wasser bei allen Ulama noch nicht Najis, noch nicht unrein und auch nicht Tahir, wenn man zum Beispiel darin Tahir-Wasser hineingeschüttet hat. Es sei denn, eine der verschiedenen drei Eigenschaften haben sich verändert: Geschmack, Geruch oder die Farbe. Okay? Das heißt also noch einmal, aufbauend auf dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn Wasser die Menge von zwei Qulla erreicht, sagen wir, wenn wir viel Wasser haben, wird es nur verändert, indem sich eine der drei Eigenschaften verändern. Und das Detail davon haben wir bereits erfahren und werden wir noch dazu was erfahren. Weil wir gesagt haben, nicht jede Art von Veränderung macht Wasser deswegen unrein. طيب. Darüber gibt es keinen Zweifel. Das gilt bei allen Ulama, wenn es mehr als diese besagte Menge ist. Die Frage ist nur, wenn es weniger als diese besagte Menge ist. Wie gehen wir damit um? Wenn es weniger als die besagte Menge ist, dann weisen manche Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam darauf hin, dass wenig Wasser unrein wird, gesetzlich gesehen, sobald etwas hineingefallen ist, das Najis ist, auch wenn es die Farbe nicht verändert hat und den Geschmack nicht verändert hat und den Geruch nicht verändert hat. Und der zentrale Hadith natürlich, den ich gerade eben gesagt habe, wenn Wasser die Menge von zwei Qulla erreicht hat, dann wird es nicht unrein. Und umgekehrt versteht man aus diesem Hadith, dass wenn Wasser weniger als zwei Qulla hat oder ist, dann wird es unrein, sobald etwas dort hineingefallen ist. Okay? Das ist die Grundlage dieses Abschnittes. Und jetzt lesen wir den Hadith, diesen Satz noch einmal. Hat es das Wasser, also zwei Qulla, erreicht und eine Najasa hat sich damit vermischt, ohne es zu verändern. Das ist die Bedingung. Ja? Ohne es zu verändern, so ist es Tahur. Das ist die große Menge. Umgekehrt verstehen wir aus der Aussage des Imam, rahimahullah ta'ala, dass wenn Wasser nicht zwei Qulla erreicht hat, was 1 Liter, 2 Liter, 3 Liter, 10 Liter, 20 Liter Wasser, diese Mengen von Wasser sind geringe Mengen. Wenn darin Najasa reingeht, ohne es zu verändern, ohne das Wasser zu verändern, das ist, weil die Menge ist zu gering, dass der Geruch sich deswegen, das Wasser sich geändert hat, aufgrund dieses, was reingeschmissen worden ist, ohne sich zu verändern, so ist es Najis. Wenn etwas Najis hineingeschmissen worden ist, und es ist Tahir, wenn etwas Tahir hineingeschmissen worden ist. Okay? Das ist, was wir zu verstehen haben aus der Aussage des Imam, rahimahullah ta'ala. Und wir lesen jetzt den Satz noch einmal mit einem weiteren Satz, mit einem weiteren Zusatz, den er erwähnt hat. Er sagte, hat es zwei Qulla erreicht, das heißt, es ist viel, ungefähr 500 irakische Ratten, und eine Najasa hat sich damit vermischt, ohne es zu verändern. Dann ist es Tahur. Und den Satz, den wir jetzt noch hinzufügen, ist, andere als menschlicher Urin und sein flüssiger Stuhl. Also er hat diese Regel aufgestellt Und er hat von dieser Regel zwei Fälle ausgenommen. Er hat gesagt, salopp gesagt, wenn du wenig Wasser hast und Najasa fällt rein, ist dieses Wasser Najis, auch wenn es diese Eigenschaften nicht verändert hat. Und wenn du viel Wasser hast und es ist, wenn du viel Wasser hast und da ist Najis, eine Najis-Substanz hineingeschmissen worden, dann ist dieses Wasser Tahur, wenn es keine Eigenschaft davon verändert hat. Aber er nimmt eine Ausnahme und sagt, andere als menschlicher Urin und sein flüssiger Stuhl. Da macht er eine Ausnahme und sagt, in diesem Fall, wenn menschlicher Urin oder flüssiger Stuhl irgendwo hineinfällt, in einen, auch wenn es eine größere Menge von Wasser ist, dann sagt er, darfst du dieses Wasser nicht mehr verwenden. Ja? Und sein Beweis ist der Hadith von Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, wo er gesagt hat, niemand darf in einem stillen Wasser seinen Urin verrichten und danach darin den Ghusl vollziehen. Stell dir vor, du bist in einem Becken mit Wasser und die Wassermenge ist viel, aber es geht hier um stilles Wasser. Also nicht, jetzt, nicht, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, es geht hier auch um Meereswasser. Nein, Meereswasser, das ist eine große Menge und das ist kein stilles Gewässer. Ja? Es geht hier um stilles Gewässer wie ein Teich, da ist eine Person drin und sie verrichtet sein Geschäft, dann sagt er, darfst du dann dadurch deinen Rüssel und dein Wudu-Wasser nicht mehr daraus schöpfen, aufgrund des Hadithes des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der sowohl bei Bukhari und auch bei Imam Muslim beliefert worden ist. Und deswegen hat er diese ich habe es erwähnt, weil wir erstmal die Aussage des Imam verstehen wollen. Also noch einmal den Satz: Hat es zwei Kulle erreicht? Das heißt, es ist viel, ungefähr 500 irakische Rattel. Und eine Najasa, andere als menschlicher Urin und sein flüssiger Stuhl, hat sich damit vermischt, ohne es zu verändern. Oder es vermischt sich Urin oder Stuhl und es ist schwer, dies zu entfernen. Es ist eine neue Angelegenheit. Das heißt, von seiner Ausnahme macht er wieder eine Ausnahme. Und er sagt, manchmal passiert es, dass Urin oder Stuhl in Wasser drin ist, und trotzdem ist dieses Wasser erlaubt zu verwenden, und zwar, wenn es schwer davon zu entfernen ist. Gemeint ist also, schwer vermeidbar gewesen wäre oder schwer vermeidbar ist. Und das ist aufgebaut auf die Einfachheit unseres islamischen Gesetzes und Ayat aus dem Koran al-Karim, wie in denen Allah Azza wa Jal gesagt hat, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Das heißt, er hat euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Insofern wäre es eine Form von Bedrängnis, wenn wir Wasser hätten, das wir nicht schützen konnten vor einer Najasa, vor einer Unreinheit, gesetzlichen Unreinheit, und dann, wenn wir es dann trotzdem nicht verwenden dürften. Das wäre, wie gesagt, eine Art Erschwernis. Und er sagte, wie die Wasserleitungen auf den Wegen nach Mekka. Wie die Wasserleitungen auf den Wegen nach Mekka. Früher, liebe Geschwister, hat man für die Pilger Wasserleitungen, vielleicht vergleichbar mit den römischen Aquädukten, hat man sie gebaut. Und immer wenn es dann geregnet hat, waren diese Wasserleitungen gefüllt. Und so konnten die Pilger auf dem Weg nach Mekka dann den Wudu vollziehen und den Ghusl vollziehen auf dem Weg dahin. Und so mussten nicht jedes Mal Wasser mit sich tragen. Nur man kann sich vorstellen, dass Wasser, das irgendwo über mehrere Kilometer aufgefangen wird, sich im Laufe der Zeit verändert, beziehungsweise kann sein, ein Hund kommt mal vorbei, ein Fuchs kommt vorbei, irgendein Tier kommt vorbei und macht seine Unreinheiten da rein. Und das ist schwer bis gar nicht vermeidbar. Und deswegen sagt er, in diesen Fällen, wenn so etwas geschieht, brauchst du dir trotzdem keine Sorgen machen, am Ende das Wasser, was du da hast, darfst du trotzdem benutzen, sofern es natürlich sich nicht verändert hat. Ja? Insofern darfst du es trotzdem benutzen, sofern es sich nicht verändert hat. So ist es Tahur. Das ist das Ergebnis von diesen ganzen Beispielen. Wasser in diesen Fällen bleibt Tahur. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen beim Herzen. Das ist aufgebaut alles auf Maschaqqa, auf eine große Anstrengung. Also diese Sache mit den Wasserleitungen und ähnlichen. Und das Beispiel natürlich auch, ist ein schön gewähltes Beispiel, weil es sich auch hier um künstlich Erbautes handelt. Ja? Das heißt, diese Wasserleitung hat der Mensch selbst gebaut und man hätte ja sagen können, gut, man hätte es auch so bauen müssen, dass man es davor schützt. Nein, es ist etwas künstlich Erbautes und trotzdem schwer vermeidbar und deswegen darf man trotzdem daraus Wasser benutzen. Anders, ja, zum Beispiel, wenn es regnet und es kommt eine Wasserflut und diese Wasserflut schwimmt, da schwimmen Blätter mit sich und Dreck mit sich und ähnlichem, das ist sowieso erlaubt. Das ist also erst recht erlaubt, weil das ja nicht einmal Menschen gemacht ist. Ja? Weil das Wasser, wenn es über den Boden fließt, dann wird es sicherlich verändert durch den Dreck, der auf dem Grund ist. Und trotzdem, dieses Wasser ist trotzdem erlaubt zu verwenden, unter den Bedingungen, die wir bereits erwähnt haben. Es geht hier also darum, dass wenn Wasser nicht diese riesige Menge von 2 Hulle erreicht hat und dort Najasa hineingefallen ist oder Tahur Dinge hineingefallen sind, darf man das dann noch verwenden oder nicht? In den bereits erwähnten Beispielen ist die Verwendung davon erlaubt. Die richtigere Ansicht allerdings in Bezug auf die Wassermengen ist, dass wir keinen Unterschied machen, ob das Wasser viel ist oder wenig ist. Und ich musste aber dieses Vorwort machen, diese Erklärung machen, damit wir inshallah die nächsten Sätze des Imam Rahimallah al-Hajjawi trotzdem verstehen können. Und das ist auch nämlich eine Angelegenheit, die sehr viele Gelehrten vertreten, dass wir eben verstehen, warum sie einen Unterschied gemacht haben zwischen wenig Wasser und wenig Wasser. Allerdings für uns, als Zusammenfassung von dem, was wir gerade eben gesagt haben, für uns, wir merken uns, dass die Menge ist für uns unerheblich. Wir achten auf die Eigenschaften des Wassers, ob sie sich verändert haben oder ob sie sich nicht verändert haben. Und bei dem Wasser achten wir immer auf die Eigenschaften des Geruches, des Geschmacks und der Farbe. Und solange sich keine dieser drei Eigenschaften verändert hat, ist uns vollkommen egal, ob wir viel Wasser haben oder ob wir wenig Wasser haben. Sondern wir schauen auf die Eigenschaften und so haben wir kein Problem. Das werden wir auch nachher sehen mit den Beispielen mit Wasser, was zweifelhaft ist. Man weiß nicht mehr, welches der beiden Wasserbehälter beinhaltet, Tahur Wasser und welches ist Najis. Diese Beispiele werden für uns alle irrelevant sein, aber wir wollen sie trotzdem verstehen, dass wir wissen, was der Imam damit meint. Insofern wir sagen, egal ob Wasser viel ist oder ob Wasser wenig ist, in allen beiden Beispielen achten wir auf die Eigenschaften des Wassers, wenn sie sich im Falle von Tahur, was hineinfällt, nur leicht verändert haben, darf man es trotzdem benutzen, und solange es nicht die Oberhand gewonnen hat. Und bei Najasa darf man es nicht mehr verwenden, sobald eine Eigenschaft sich auch nur leicht verändert hat. طيب, dann kommen wir inshallah zu dem nächsten Satz. Hier kommen wir jetzt zu einem weiteren Spezialfall, der auch religiös begründet ist. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Fall, den wir nicht begründen können empirisch, durch den Geruch, die Farbe oder den Geschmack, sondern einen Fall, den wir begründen mit einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit wir sehen, dass unsere Religion bedeutet, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala ergibt. Allah azza wa jall erklärt Wasser für Tahir und Tahur und Najis, wie er will, subhanahu wa ta'ala, und niemand kann sein Urteil zurückweisen und niemand kann sagen, das entspricht aber nicht der Regel so und so, sondern wir haben unsere Regeln, die wir abgeleitet haben aus den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala und dementsprechend auch sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam etwas Spezielles verbieten, dann ist es eine Ibadah für uns und wir haben uns daran zu halten, denn Allah will sehen, ob der Mensch sich an das hält, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm auferlegt hat, oder ob der Mensch sagt, er folgt lieber seinem eigenen Verstand. Ja. Er sagte, rahimahullah, wenig Wasser, mit dem sich eine Frau alleine für eine vollkommene Tahara aufgrund von Hadath aufgehalten hat, entfernt den Hadath des Mannes nicht. Noch einmal, wenig Tahur, mit dem sich eine Frau alleine für für eine vollkommene Tahara aufgrund von Hadath aufgehalten hat, entfernt den Hadath eines Mannes nicht. Was ist damit gemeint? Erstmal Grundlage dieser Aussage ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ein Mann darf nicht mit dem übrig gebliebenen Wasser einer Frau sich reinigen, den sie zur Reinigung verwendet hat, und auch darf eine Frau nicht mit dem übrig gebliebenen Wasser eines Mannes, das er zur Reinigung verwendet hat, zur Reinigung verwenden. Das heißt also konkret, wenn einer von beiden Wudu gemacht hat oder Ghusl gemacht hat, das davon übrig gebliebene Wasser darf, das heißt das Wasser, das sozusagen von deinem Körper heruntertropft, dieses Wasser, wenn es aufgefangen würde, darf man nicht verwenden, um sich selbst noch einmal damit zu reinigen. Das ist eine Ibadah-Angelegenheit. Und die Frage, die man sich vielleicht stellt, ist, warum hat der Imam rahimahullah ta'ala nur diesen einen Fall erwähnt und nicht den anderen Fall, den ich gerade eben in der Überlieferung erwähnt habe. Das heißt, der Imam rahimahullah hat nur den Fall der Frau erwähnt, wenn sie sich gereinigt hat, und dann, dass der Mann damit dann nicht Wudu, kein Ghusl machen darf. Der Grund liegt einfach darin, dass die Authentizität der Überlieferungen, die die Frau erwähnen, stärker ist als die Authentizität der Überlieferungen, die das Gleiche über den Mann aussagen. Er sagte, wenig Tahur Wasser, mit dem sich eine Frau alleine für eine vollkommene Tahara, was ist eine Tahara zum Beispiel? Ghusl oder Wudu. Aufgrund von Hadath. Das heißt also, sie war Muhdith, sie war unrein gesetzlich gesehen und hat dadurch sozusagen ihren Hadath, die Unreinheit gesetzlich gesehen, entfernt. Durch dieses Wasser, mit diesem Wasser darf der Mann keinen Wudu machen. Wenn er es macht, wird dadurch sein Hadath nicht entfernt. Es ist sozusagen unrein geworden, gesetzlich gesehen. Das Wasser ist sozusagen unrein geworden, aber nur gesetzlich gesehen und nicht wirklich. Das heißt, du kannst es nicht erkennen und sehen. Ja? Genauso wie der Mensch. Wie kannst du erkennen, ob ein Mensch Tahir ist oder Muhdith? Wie kannst du wissen, ob jemand Wudu hat oder keine Wudu hat? Fiqh gesehen, man sagt Tahir und Muhdith. Okay? Das kann man nicht sehen, sondern das ist eine Eigenschaft, durch die dieser Mensch beschrieben wird. Ja? Es geht also hier um Hadath. Ihr könnt euch noch daran erinnern, ich sage noch einmal als Wiederholung, es geht um zwischen Hadath und Khabath. Hadath ist die Unreinheit gesetzlich gesehen und Khabath ist die Unreinheit gesetzlich gesehen, beides natürlich gesetzlich gesehen, aber Hadath ist diejenige Sache, die man nicht erkennen kann. Man kann nicht sehen, ob jemand Wudu hat oder kein Wudu hat. Und Khabath ist die Unreinheit, die man sehen kann, fühlen kann, riechen kann, also empirisch nachweisbar ist. Und in diesem Satz geht es um den Hadath. Noch einmal den Satz. Wenig Tahur, mit dem sich eine Frau alleine für eine vollkommene Tahara aufgrund von Hadath aufgehalten hat, entfernt den Hadath des Mannes nicht. Bei Khabath ist es also offensichtlich weiterhin erlaubt, sofern die Bedingungen erfüllt sind, die wir vorhin gesagt haben. Was natürlich unwahrscheinlich ist, weil die Menge, die da zurückbleibt, meistens sehr gering ist. طيب. Es geht auch nicht um den Fall, dass ein Mann und seine Frau gemeinsam schöpfen. Denn Aisha radiallahu ta'ala anha, sie sagte, dass sie und der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Ghusl durchgeführt haben und sie haben gemeinsam Wasser geschöpft, aus einem gleichen Behälter sozusagen. Und deswegen hat der Imam hier gesagt, wenig Tahur, mit dem sich eine Frau alleine aufgehalten hat. Das heißt, wenn der Mann dabei war, wenn es keine Khalwa war, Khalwa ist, wenn die Frau damit alleine war, dann ist das Wasser nicht, also dann ist das Wasser trotzdem noch zu verwenden. Und deswegen ist es eine reine Ibadah-Angelegenheit. Kein Mensch kann verstehen, warum, wenn der Mann dabei gewesen ist oder eine andere Frau dabei gewesen ist, dass es dann plötzlich erlaubt ist. Und wenn sie alleine war, dann ist es nicht erlaubt. Das ist eine Ibadah-Angelegenheit. Dann geht es auch um eine erwachsene Frau, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im Hadith gesagt, Al-Mar'ah, die Frau, ist hier eine erwachsene Frau und kein Mädchen. Und die Frage ist dann, wie macht man es bei, wie lautet die Regel beim Zwitter? Zwitter ist ein Mensch, der sowohl Merkmale eines Mannes hat, als auch Merkmale einer Frau hat. Und bei dem noch keine der beiden Merkmale überwiegt, sodass man ihn mit einer der beiden Kategorien packen könnte. Weil wenn ein Mensch eher eine Frau ist oder eher ein Mann ist, das ist nicht unser Problem. Der wird dann natürlich dementsprechend behandelt. Aber wenn ein Mensch nicht klar ist, wie er, wo er eher einzuordnen ist, dann gilt prinzipiell, dass er wie eine Frau zu behandeln ist, auch bei anderen Angelegenheiten im Fiqh. Aber in diesem Hadith schließen wir den Zwitter trotzdem aus und wir reden nur von der Frau, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier nur von der Frau geredet hat und wir gesagt haben, dass es eine Angelegenheit ist, Ta'abbudi. Also einfach, es geht um reine Ibadah-Angelegenheit. Und es geht auch hier um wenig Wasser und nicht um viel Wasser, denn bei viel Wasser würde dieser Hadith nicht darauf zutreffen. Tay. Inshallah ist diese Sache klar. Das heißt also, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man mit dem übrig gebliebenen Wasser eines einer Frau Wudu oder Ghusl macht und das gleiche auch umgekehrt nach manchen Überlieferungen. Und die meisten Gelehrten machen aber einen Unterschied zwischen dem Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dieses Wasser zu verwenden, und zwischen der Reinheit dieses Wassers. Weil die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten hat, dieses Wasser zu verwenden, heißt nicht, dass es zu verwenden, dass das Wasser an sich najis ist. Okay? Deswegen seine Anordnung, das auszuführen, das ist unsere Pflicht. Und manche Angelegenheiten sind reine Ibadah-Angelegenheiten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dir verboten, dieses Wasser zu verwenden, also verwendest du es nicht. Wenn du überhaupt in diesen Fall überhaupt immer geraten solltest. Ja. Aber ist das Wasser an sich deswegen najis? Die Antwort lautet, die meisten Gelehrten sagen, nein. Es ist trotzdem Tahur oder Tahir oder najis, je nachdem, wie ob die Eigenschaften sich verändert hat und wie sie sich verändert haben. Dann kommen wir zum nächsten Satz. Wir haben noch einen, den nächsten Abschnitt haben wir noch vor, inshallah. Also ab sollte sich, bis dann ist es Tahir. Diese zwei Abschnitte wollen wir noch machen. Für heute, inshallah. Er sagte, rahimahullah, sollte sich sein Geschmack, seine Farbe oder sein Geruch verändern durch Aufkochen oder durch etwas, das hineingefallen ist, oder hat man mit wenig davon Hadath entfernt, oder hat man seine Hand eingetaucht, nachdem man von nächtlichem Schlaf aufgewacht ist, der den Wudu annulliert, oder es war der letzte Waschgang, der die Najasa entfernt hat, dann ist es Tahir. Wenn wir den ersten Satz anschauen, sollte sich der Geschmack, da geht es um das Tahur-Wasser immer noch. Ja? Und der letzte Satz ist, dann ist es Tahir. Also sind wir jetzt in einem neuen Kapitel. Richtig? Das neue Kapitel lautet, das Tahur-Wasser wird zu Tahir-Wasser. Oder wodurch es jetzt verändert wird. Ja? Wann wird Tahur zu Tahir? Und darum geht es in diesem Abschnitt. Und auch hier hat der Imam rahimahullah ta'ala mindestens drei sehr schöne Beispiele erwähnt. Das erste Beispiel ist nämlich eine wirkliche Veränderung. Und das zweite Beispiel ist eine Veränderung gesetzlich gesehen. Und das dritte Beispiel ist eine zweifelhafte Sache. Das heißt, hat es sich verändert oder hat es sich nicht verändert? Und nur damit wir sehen, dass der Imam, rahimahullah ta'ala, möge Allah mit ihm barmherzig sein, die Beispiele sorgfältig ausgewählt hat. Er sagte uns den Grundsatz, dass wenn sich Tahur-Wasser hinsichtlich der Farbe, dem Geruch oder dem Aufkochen verändert hat, dann ist es Tahir. Natürlich, wenn was Tahir damit passiert ist. Okay? Bleiben wir dabei. Noch einmal. Sollte sich sein Geschmack, seine Farbe oder sein Geruch verändern. Wenn du Wasser hast, das Tahur ist, Regenwasser, Quellwasser, was auch immer, Schnee, das du nimmst und dann das ist, schmilzt, ja. Dieses Wasser kann sich verändern. Verändert sich entsprechend was? Entsprechend dem, was natürlich reingeschmissen worden ist. Gut. Jetzt, wenn das was Tahir hineinkommt, wird es Tahir grundsätzlich. Wenn etwas Najis hineinkommt, wird es Najis grundsätzlich. Die Sache ist, inshallah, gar kein Problem. Jetzt gibt es eine Angelegenheit, die als Nebeninformation gilt, für manche Leute, die vielleicht interessant sein könnte. Und zwar, seltsamerweise gibt es manche Gelehrte, die Folgendes sagen. Und diese folgende Angelegenheit, könnte ich überlegen, was das für ein Konflikt darstellen könnte zu manchen Ansichten unter den Gelehrten. Und zwar sagen sie, dass wenn du Wasser hast und du kochst darin Baqilla, Baqilla sind Feuerbohnen, dann sagen sie, dieses Wasser ist Tahir. Und man darf damit keinen Wudu machen. Und dasselbe sagen sie, wenn man Fleisch hat und das ins Wasser macht und man sozusagen eine Fleischbrühe bekommt. Und das sind diejenigen Gelehrten, die Wasser nur in zwei Gruppen teilen. In Tahir und Najis. Oder in Tahur und Najis. Also noch einmal erkläre ich. Wir haben für uns die, erklärt, dass Wasser dreigeteilt ist. Wir haben Tahur-Wasser, Tahir-Wasser und Najis-Wasser. Es gibt manche Gelehrte, die Wasser nur in zwei Teile teilen. Die sagen, wir haben keinen Unterschied, ob sauber oder sauberer, sondern wir sagen, es gibt entweder sauber oder dreckig, fertig. Es gibt keine dritte Kategorie. Und, aber auch diese Gelehrten machen bei manchen Fällen eine Ausnahme und sagen, dass solches Wasser, das man mit Feuerbohnen aufgekocht hat oder wenn man Fleisch in Wasser gekocht hat, sozusagen eine Fleischbrühe bekommen hat, dass man solches Wasser nicht verwenden darf, um damit Wudu zu machen. Und das weist darauf hin, auf die richtigere Ansicht, und zwar die der Mehrheit, dass eben Wasser dreigeteilt ist. Weil auch diejenigen, die nur von einer Zweiteilung sprechen, eine Ausnahme machen in bestimmten Fällen, wie die ich gerade eben erwähnt habe. طيب. Der Imam hat gesagt, wenn Wasser sich verändert, wenn der Geruch oder der Geschmack oder die Farbe sich verändern. Diese Veränderung, liebe Geschwister, ist entweder komplett oder überwiegend oder nur zum Teil. Das sind die drei, das sind drei logische Möglichkeiten. Entweder Wasser hat sich komplett verändert, das heißt, alle drei Eigenschaften haben sich verändert. Stellt euch vor, jemand schmeißt Safran in Wasser oder Mehl in Wasser. Safran in Wasser wird das Wasser dann gelb und Mehl in Wasser wird das Wasser milchig, weißfarbig. Oder man nimmt blaue Tinte und schüttet sie in Wasser, dann wird das Wasser ganz blau. So, diese und vielleicht ändert sich auch der Geruch oder auch der Geschmack hinzu. Wenn also die drei Eigenschaften sich verändern, dann ist unter Übereinkunft der Ulama das Wasser nicht mehr Tahur. Wie gesagt, das weist darauf hin, wie gesagt, dass diese Dreiteilung die richtigere Ansicht ist und nicht die Zweiteilung. Das erste Fall, alle drei Eigenschaften haben sich verändert. Der zweite Fall, wenn sich nicht alle drei Eigenschaften verändert haben. Stell dir vor, du schmeißt etwas in Wasser, das die gleiche Farbe hat wie Wasser. Und nur zum Beispiel den Geruch verändert. Als Beispiel wird zum Beispiel Quecksilber angegeben. Oder anderes, wie dem auch sei. Du schmeißt etwas hinein, was die gleiche Farbe hat wie Wasser, aber es verändert den Geruch des Wassers. In dieser Kategorie, in diesem Fall, kommt es darauf an. Handelt es sich nur um eine leichte Veränderung, wie zum Beispiel Seife in einem Eimer, und wodurch das Wasser nur leicht betrübt wird, oder ein kleiner Tropfen blauer Tinte in einem zwischen 10 Liter Eimer, wird vielleicht eine ganz leichte Veränderung der Farbe hervorrufen, aber keine starke, dann hat diese Sache keinen Einfluss auf das Tahur-Wasser. Das heißt, in diesem Fall bleibt das Tahur-Wasser Tahur. Deswegen haben wir vorhin gesagt, dass ganz leichte Veränderungen haben keine Auswirkung auf die Eigenschaft Tahur, sondern nur, wenn es eine deutliche Veränderung ist. Eindeutiges Wasser ist nicht mehr neutral, es ist jetzt blau. Nicht mehr leicht blau, sondern es ist wirklich blau geworden. Okay? Also haben wir entweder eine leichte Veränderung, dann bleibt das Wasser Tahur. Oder wir haben eine starke Veränderung, dann ist es Tahir, gemäß der richtigeren Ansicht. Oder wir haben eine komplette Veränderung, alle drei Eigenschaften, wie zum Beispiel mit dem Feuerbohnen und mit dem Fleisch, das im Wasser aufgekocht wird. In diesen Fällen ist das Wasser unter Übereinkunft der Gelehrten Tahir und nicht mehr Tahur. Beispiel für leichte Veränderung: Kalk. Heutzutage, wenn wir Wasser aus den Wasserhähnen bekommen, ist es manchmal kalkartig. Diese Art von leichter Veränderung hat keinen Einfluss auf die Tahur-Eigenschaft. Insofern muss also die Veränderung überwiegend sein. Die Veränderung muss deutlich sein. Oder komplett. Nochmal den Satz. Sollte sich sein Geschmack, seine Farbe oder sein Geruch verändern durch Aufkochen. Jetzt sagt durch Aufkochen. Warum hat er das erste Beispiel verwendet, das Aufkochen? Weil Aufkochen, liebe Geschwister, dass die Eigenschaften des Wassers am stärksten verändert. Stellt euch vor, jemand kocht Tomaten in Wasser auf, dadurch verändert sich der Geruch, der Geschmack und die Farbe des Wassers am deutlichsten. Viel mehr, als wenn er die Tomate aufgeschnitten nur ins Wasser hineinlegt. Okay? Deswegen hat er das gesagt. Als erstes Beispiel hat er dieses gewählt, weil das am deutlichsten ist. Also sollte sich der Geschmack, seine Farbe oder sein Geruch verändern durch Aufkochen oder durch etwas, das hineingefallen ist. Das ist einfach eine andere Art von Beispiel, wie wir darauf hinweisen. Immer die Beispiele sind immer anderer Art. Ja? Das sind alles Beispiele für wirkliche Veränderung. Haqiqa. Also wie zum Beispiel Tinte oder Zucchini, die hineingeschmissen worden ist. Ja? Dann ist das eine leichte Veränderung. Oder man hat mit wenig davon Hadath entfernt. Oder man hat mit wenig Tahur-Wasser Hadath entfernt. Das ist ein Beispiel für ein religiöses Beispiel. Ein Beispiel im übertragenen Sinne, wenn man so sagen möchte. Das heißt, die ersten beiden Beispiele waren Veränderungen, wo das Wasser sich wirklich verändert hat. Und jetzt in diesem Beispiel, ich habe Wasser genommen und habe dadurch Hadath entfernt. Ja? Das heißt also, man nimmt wenig Wasser, also wenig, mit wenig ist hier gemeint, weniger als 2 Kulla. Weil das ist die Ansicht, auf die er diesen Satz aufgebaut hat. Wir haben vorhin gesprochen, manche Gelehrte haben gesagt, machen einen Unterschied zwischen viel Wasser und wenig Wasser. In diesem Fall sagt er, wenn man wenig Wasser nimmt, wenn man viel Wasser nimmt, ist uninteressant. Bei allen Gelehrten uninteressant. Deswegen hat er dieses Beispiel, deswegen hat er extra das Wort wenig erwähnt, rahimahullah. Er sagte, wenn man wenig Wasser nimmt. Das heißt also weniger als zwei Qulla. Und macht damit Wudu, müssen wir eine Fallunterscheidung machen. Wenn das aufgefangene Wasser wenig ist und die Eigenschaften sich nicht verändert haben und es eine Pflichtreinigung war, eine Tahara Wajiba war, dann gibt es den Ikhtilaf unter den Gelehrten. Warum? Weil wir gesagt haben, den Ikhtilaf gibt es nur, erstens, wenn es wenig Wasser war, zweitens, die Eigenschaften sich nicht verändert haben und drittens, es eine Pflichtreinigung war. Ansonsten hatte er vorhin schon gesagt, wenn es keine Pflichtreinigung war, dann ist es maximal Makruh. Und wenn es viel Wasser war, dann der Hadith der zwei Qulla hebt das Ganze sowieso dann auf. Ja? Und wenn sich das Wasser verändert hat, dann ist es sowieso irrelevant. Dann hat sich das verändert, bei allen Gelehrten hat sich dann sozusagen verändert. Ja? Das heißt, wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, dann geht es in Ikhtilaf unter den Gelehrten, möge Allah ihnen den behaupten sein. Und die richtigere Ansicht ist, dass das Wasser in diesen Fällen Tahur bleibt, wie wir vorhin gesagt haben. Weil wir haben gesagt, wir machen keinen Unterschied zwischen viel und wenig. Wir machen nur einen Unterschied, ob sich verändert hat oder ob sich nicht verändert hat. Und wir machen auch keinen Unterschied, ob es für eine Pflichtreinigung verwendet worden ist oder für keine Pflichtmeinung verändert, für keine Pflichtwaschung verwendet worden ist. Dann sagt er, oder man hat seine Hand hineingetaucht, nachdem man von nächtlichem Schlaf aufgewacht ist. Das heißt, bei den ersten beiden Beispielen war es Wasser, das wirklich verändert worden ist. Im zweiten Beispiel ist es eine religiöse Angelegenheit. Jemand entfernt den Hadath. Das Wasser hat sich dadurch noch nicht entfernt. Wie gehen wir damit um? Und das dritte Beispiel ist jetzt für den folgenden Fall. Jemand steht nach nächtlichem Schlaf auf, das heißt, steht morgens auf. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat aber gesagt, dass man, wenn man nachts geschlafen hat und morgens aufwacht, seine Hand nicht in den Wasserbehälter hinein stecken darf, bis man sie vorher dreimal gewaschen hat. Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, sowohl bei Sahih Bukhari als auch bei Sahih Muslim, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass wenn man aufwacht von nächtlichem Schlaf, dann darf man nicht seine Hand direkt in den Wasserkanister machen, um dadurch durch Wudu zu machen oder sich die Hände zu waschen und ähnlichem. Sondern erst muss man was machen? Man muss Wasser kippen auf die Hand, dreimal waschen und danach darf man greifen aus dem Wasserbehälter. Deswegen auch in den Hadithen von Uthman radiallahu ta'ala anhu und anderen, wenn sie den Wudu des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben haben, dann heißt es, er hat erstmal mit seiner linken Hand den Kanister gehalten und Wasser auf seine rechte Hand dreimal gekippt und die Hände also dreimal gewaschen. Und danach erst hat er mit seiner rechten Hand in den Eimer gegriffen und dadurch Wasser geholt für das Ausspülen des Mundes, Ausspülen der Nase und so weiter und so fort. Natürlich für uns beim Wasserhahn spielt das keine Rolle, weil im Wasserhahn, man greift nicht in den Wasser irgendwo hinein, aber es gibt noch immer noch genug Menschen auf der Welt, bei denen das nicht der Fall ist, bei denen sie eine Wassermenge haben und auch in manchen Moscheen findet man das, dass sie Behälter vorbereitet haben, wodurch man wo man Wasser hineinfüllt und daraus dann Wudu macht. Da musst du die Sache dann auch anwenden, wenn du, wie gesagt, aufgewacht bist vom Schlaf in der Nacht oder wenn du weißt, dass deine Hand unrein ist. Du weißt, deine Hand ist dreckig und du fährst damit direkt in den Wasserkanister rein, dann natürlich machst du das Wasser dadurch dreckig. Ja? Das ist die Sache. Also, noch einmal, es geht jetzt darum, dass man seine Hand hineintaucht. Gemeint ist natürlich hier, dass wir wieder wenig Wasser haben. Wir haben wieder wenig Wasser. Und es geht auch hier um keine Veränderung. Weil wenn es verändert worden ist, dann ist es irrelevant. Dann ist die Sache klar, dass es verändert worden ist. Es geht jetzt darum, jemand hat einen Wassereimer und aus dem möchte er Wudu machen und er macht jetzt seine Hand direkt in den Wassereimer, bevor er seine Hände erstmal dreimal gewaschen hat. In diesem Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir verboten, dass du dieses Wasser verwenden sollst. Das ist natürlich ein Argument der meisten Gelehrten, die eben vom Wasser, beim Wasser unterscheiden zwischen viel Wasser und wenig Wasser. Ja. Hier geht es um nicht, dass man nur seine Finger hineintut, sondern die gesamte Hand. Dieses gesamte Handgelenk, ja, dass man auch dasjenige, was auch beim Diebstahl betroffen ist, und auch dasjenige, was man verwendet, wenn man Masch machen möchte. Das heißt, wenn man über die Hände streicht beim Tayammum. Ja. Und beim Hadith geht es in diesem Fall um Mann und Frau. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und jetzt ist die Frage, geht es nur um nächtlichen Schlaf oder auch bei Schlaf am Tag? Wo ist der Unterschied zwischen dem Tag, dem Schlaf in der Nacht und dem Tag und dem Schlaf am Tag? Erstmal, warum geht es überhaupt? Also warum soll man seine Hände erstmal waschen, wenn man nachts geschlafen hat, bevor man die Hand in den Kanister hineintut? Die Antwort lautet, entweder es ist eine Angelegenheit Ibadah, sodass Allah subhanahu wa ta'ala das von uns möchte, dass wir das so machen, auch wenn wir es nicht logisch nachvollziehen können. Und wir müssen es sowieso umsetzen, auch wenn wir es versuchen, jetzt logisch nachzuvollziehen. Weil manche Gelehrte, wie Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, sie sagen, er hat gesagt, es geht in dem Hadith um den folgenden Aspekt. Und zwar, ihr wisst, dass die Menschen, man hat zwei Möglichkeiten, sich zu reinigen nach einem Toilettengang, entweder mit Wasser oder zum Beispiel mit Steinen und Papier. Also entweder Istinja oder Istijmar, über das wir noch sprechen werden, inshallah. Und bei diesem Wasser, Entschuldigung, bei dieser Art von Reinigung, ich meine jetzt Istijmar, indem man Papier verwendet, Steine verwendet, kann man sich nicht so gut reinigen wie mit Wasser. Deswegen bevorzugen einige Gelehrte, dass man Wasser verwendet, statt dass man Steine verwendet. Okay? Aber darüber reden wir noch, inshallah. Wenn man also Steine verwendet hat, wird natürlich der After nicht so sauber sein, wie wenn man Wasser verwendet hat. Wenn du jetzt schwitzt, wird dadurch durch den Schweiß die Najasa auf deine Kleidung übertragen. Und das kann nachts besonders der Fall sein. Natürlich auch tagsüber, da merkst du es aber eher, aber nachts auch. Und du weißt nicht, wenn du nicht bei Bewusstsein bist, wo deine Hand in der Nacht gewesen ist. Und insofern kann es sein, dass an deiner Hand eine Unreinheit ist, die du dadurch in das Wasser beförderst und du dein eigenes Wasser schmutzig machst. Ja, das ist die Angelegenheit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn man nachts geschlafen hat, soll man seine Hand nicht in das Wasser eintauchen, bevor man es nicht dreimal gewaschen hat. Jetzt kommen wir wieder zu den beiden, zum gleichen Beispiel wie vorher mit den zwei Qulla. Und zwar geht es um, was ist die umgekehrte Schlussfolgerung dieses Hadithes? Auf Arabisch Mafhum al-Mukhalafa. Die umgekehrte Schlussfolgerung des Hadithes lautet, wenn es sich nicht um nächtlichen Schlaf handelt, dann darf ich das. Richtig? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Schlaf in der Nacht gesprochen hat. Bata. Bata heißt eben nachts die Nacht verbringen. Nachtschlaf. Und deswegen, manche Gelehrte, die Zahiriyya, sind der Meinung, dass man, wenn man tagsüber geschlafen hat, diese Regel nicht anwenden braucht. Aber wir wenden einen anderen eine andere Regel auf diesen Hadith an, die stärker ist. Weil wir haben gesagt, dass diese umgekehrte Schlussfolgerung manchmal zieht und manchmal nicht zieht. Aber es gibt eine andere Regel, die auch sehr wichtig ist. Und zwar lautet sie auf Arabisch, إذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Aussage macht, oder Allah azza wa jalla im Koran Karim, wie wir gleich sehen werden, Beispiel, wenn Allah azza wa jalla oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Aussage macht, auch andere Menschen, die Regel gilt nicht nur religiös, ja, wenn jemand eine Aussage macht, die meistens der Fall ist, eine Aussage macht, die meistens sowieso der Fall ist, dann gilt die umgekehrte Schlussfolgerung nicht. Und auch hier auf dieses Beispiel angewandt, was ist denn meistens der Fall? Die meisten Leute, schlafen sie nachts oder schlafen sie tagsüber? Die Antwort lautet, die meisten Leute schlafen nachts. Insofern ist, wenn wir diese Regel anwenden, die umgekehrte Schlussfolgerung irrelevant. Das heißt, sie ist nicht mehr interessant, weil Er hat zwar gesagt, wenn man nachts geschlafen hat, soll man morgens, warum? Die meisten Menschen werden dadurch angesprochen. Ja? Und er hätte dieses Wort sozusagen auch weglassen können. Aber die Leute fühlen, der Vorteil ist natürlich, dass man sich besser angesprochen fühlt, wenn man dieses Wort verwendet. Ja? Weil es auf deine Situation zutrifft. Ja? Weil wenn er nur gesagt hätte, wenn man geschlafen hat, dann soll man das, könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, ja, er meinte nachts, weil das ist ja meistens der Fall. Verstehst du? Damit das nicht passiert, sagt er diesen Satz, aber in Wirklichkeit hat er keinen Einfluss auf die Bedeutung. Und das erkennen wir in einem ganz interessanten Sache. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala hat grundsätzlich uns verboten, dass wir unsere eigene Stieftochter heiraten. Die Stieftochter ist die Tochter deiner Ehefrau, die sie aus einer anderen Ehe eben mitgebracht hat. Du heiratest eine Frau und sie hat eine Tochter und diese Tochter, darfst du sie heiraten oder darfst du sie nicht heiraten? Es gibt zwei Fälle. Entweder sie ist bei dir aufgezogen worden, dann unter Übereinkunft der Gelehrten darfst du das nicht, weil Allah es im Koran erwähnt hat. Okay? Der zweite Fall ist, wenn sie nicht bei dir aufgezogen worden ist, sondern sie ist meinetwegen schon 20 Jahre alt und da heiratest eine 40-Jährige, die eine 20-jährige Tochter hat und du trennst dich dann von ihr, darfst du dann ihre Tochter noch heiraten oder darfst du ihre Tochter nicht heiraten? Das ist eine andere Angelegenheit. Auch da sagen natürlich die allermeisten Gelehrten von früher und heute, dass das verboten ist und das ist auch die richtigere Ansicht. Obwohl die offensichtliche Bedeutung der Ayah im Quran al-Karim, Surat al-Nisa, wo Allah Azza wa Jal spricht über die Frauen, die man nicht heiraten darf, sagt er, und eure Stieftöchter, die, sinngemäß, die bei euch aufgezogen worden sind, sinngemäß übersetzt. Ja? Und man denkt, dass diese Beschreibung, die bei euch aufgezogen sind, man denkt, dass diese Eigenschaft eine einschränkende Bedeutung hat, einen ausschließenden Charakter hat. Ja, also das heißt also, das gilt aber nur, wenn sie bei euch aufgezogen worden sind. So würde man das verstehen. Aber das ist nicht der Fall. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als Habiba radiallahu ta'ala anha zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ging, irgendwann mal hat sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgeschlagen, dass er doch ihre Schwester heiraten soll. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam, möchtest du das wirklich? Und dann sagte sie, lässt du lecker wie Muchliya, das heißt sinngemäß wie, ich werde dich schon nicht verlassen. Oder, ich bin sowieso nicht deine einzige Frau. Wisst ihr, die Frau, wenn es der erste Mann, wenn sie einen Mann hat, und der Mann heiratet eine zweite Frau, dann ist das für die erste oft schwer. Aber wenn es sowieso schon zwei sind oder drei sind oder im Fall des Propheten noch mehr, dann ist die Sache nicht mehr so schlimm, wenn dann noch eine weitere Frau dazu käme. Insofern sagte sie, ich bin sowieso nicht deine Einzige, also habe ich kein Problem damit, wenn noch eine dazu käme. Aber sie sagte radiallahu anha, ich habe nur gehört, dass du heiraten willst. Es gab ein Gerücht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam heiraten wollte. Und dann sagt sie, und deswegen wollte ich, dass meine Schwester diesen Anteil bekommt. Weil wenn jemand, dann soll es eben meine Schwester sein. Und es spricht sich rum, dass du nämlich die Tochter von Salama heiraten willst. So, Salama ist ja schon seine Ehefrau. Und ihre Tochter ist sozusagen seine Stieftochter. Ja? Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, selbst wenn sie nicht meine Stieftochter wäre, die bei mir aufgezogen worden ist, also sie ist bei ihm aufgezogen worden, also ist dieser Fall noch nicht so relevant, ja? Selbst wenn sie nicht meine Stieftochter wäre, die bei mir aufgezogen worden ist, so ist sie die Tochter meines Milchbruders. Thuwaiba hat mich und Abu Salama gestillt. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Milchbruder, das ist Abu Salama. Und Abu Salama, seine Tochter, das ist die, die er heiraten sollte. Und das geht natürlich nicht, weil er seine Nichte ist, Milchnichte ist sozusagen. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, deshalb bietet mir weder eure Töchter noch eure Schwestern an. Und das ist der entscheidende Satz aus dem Hadith, der auf unsere Regel angewandt werden kann. Denn in diesem Moment, noch einmal um das zu verinnerlichen, Habiba kommt zu ihm und sagt ihm, heirate doch meine Schwester, statt dass du die Tochter von deiner Ehefrau heiratest. Also heirate bitte nicht die Tochter von Salama. Heirate nicht deine Stieftochter. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam und spricht alle Mütter der Gläubigen an, alle seine Ehefrauen an, bietet mir weder eure Töchter noch eure Schwestern an. Also, weil man darf nicht mit zwei Schwestern gleichzeitig verheiratet sein. Und bietet mir nicht eure Töchter an. Und er sagte nicht, diejenigen, die bei euch aufgezogen worden sind, sondern gar keine von denen bietet mir sie bitte an, weil keine davon ist mir erlaubt. Von nächtlichem Schlaf, die meisten Gelehrten sind der Ansicht, dass der Schlaf den Wudu annulliert, und das ist auch die richtigere Ansicht. Manche unterscheiden, ob man dabei schläft, ob man dabei liegt, ob man dabei sitzt. Und richtiger ist, es geht um das Bewusstsein, das man verliert. Das heißt, sobald man sein Bewusstsein verloren hat beim Schlaf, ist der Wudu ungültig. Ja? Das heißt, sobald man nicht mehr merkt, was um einen herum passiert, man nicht merken würde, wenn ein Stift herunterfallen würde, dann, wenn man nicht merken kann, wenn man sich nicht mehr unterscheiden kann in seinem Halbschlaf, wer gesprochen hat von diesen beiden Personen, die bei einem zum Beispiel waren, in diesen Fällen ist der Wudu ungültig, egal ob man dabei im Sitzen war oder ob man im Stehen war oder wie auch immer. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا يدري أين باتت يده. Er sagte, niemand darf seine Hände in einen Behälter tauchen, nachdem er nachts geschlafen hat. Und denn, er sagte, فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتُ. Denn ihr wisst nicht, wo eure Hände nachts die Zeit verbracht haben. Und das weist auf das Verlieren des Bewusstseins hin. Okay. Also wenn man vom nächsten Schlaf aufgewacht ist, der den Wudu annulliert, also er will damit sagen, es gibt verschiedene Arten von Schlafen, manche annulliert den Wudu und manche nicht. Der Text von Imam Hajjar. Wir haben gesagt, gerade nochmal, uns ist egal, also wir haben das jetzt gerade definiert, was dieser Schlaf ist. Das ist der Schlaf, wodurch man das Bewusstsein verloren hat. Oder es war der letzte Waschgang, der die Najasa entfernt hat, dann ist es Tahir. Das heißt also, stell dir vor, du hast Tahur Wasser verwendet, um eine Najasa zu entfernen, dann ist der letzte Waschgang, das Wasser, was durch den letzten Waschgang übrig bleibt, Tahir. Das ist eine Angelegenheit, die für uns auch wiederum irrelevant ist. Ja? Aber nur ich erkläre sie, um sie zu verstehen. Diejenigen, die Gelehrten, die gesagt haben, dass man das wenig Wasser Najis wird, sobald Najasa hineinkommt, auch wenn sich nichts verändert hat, die haben jetzt ein Problem. Denn du hast irgendwo Najis an deiner Hand zum Beispiel. Und du willst es jetzt wegwaschen. Wie willst du das jetzt machen? Du nimmst Wasser und kippst es drauf und machst den ersten Waschgang sozusagen. Ja, du musst ja mindestens dreimal machen, auch manchmal wieder mal. Machst es einmal, wäschst du weg. Dadurch ist sozusagen der Grobe ist weg. Ja? Aber dadurch, dass dieses wenige Wasser in Kontakt gekommen ist mit Najis, ist das Wasser wieder Najis geworden. Und wie kannst du Najis mit Najis entfernen? Versteht ihr? Und deswegen hat er diesen Satz hineingebracht, um diesen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Ja? Weil unendlich mal, wenn du Wasser verwenden würdest, unendlich mal, theoretisch nach dieser Ansicht, die Wasser in wenig und viel einteilt, unendlich mal würdest du waschen und niemals würde diese Stelle gesetzlich gesehen Tahir werden können. Niemals. Ja? Weil sobald wenig Wasser, und du nimmst ja nicht viel Wasser, kippst ja nicht eine Tonne Wasser auf dich, um dich zu reinigen, ja? Sondern du nimmst ja nur wenig Wasser. Und dieses wenige Wasser wird jedes Mal Najis, wenn es in Kontakt kommt mit Wasser. Also was sollst du machen? Deswegen haben sie gesagt, in den ersten Waschgang, das wird Najis, aber entfernt ist. Und zweite, und beim dritten, das heißt allgemein ist beim dritten, der letzte, durch den die Najasa letztendlich entfernt wird. Dieses Wasser, zwangsläufig, müssen sie als Tahir bezeichnen, weil sonst würde niemals die Najasa entfernt werden können. Das ist für uns, wie gesagt, irrelevant, weil wir keine Unterteilung gemacht haben zwischen wenig und viel Wasser. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.